Bitcher Housewife. Du bist 18, gut aussehend, eigentlich dope und machst Abitur und deine Eltern zeigen sich froh. Sie sagen, unsere Kleine ist rein in ihrem Herzen und wir preisen sie so, sie ist freiwillig so. Was sie nicht wissen, du gehst heimlich zu Shows und benimmst dich dort wie ne peinliche Ho. Du bist eifrig am Blown, stehst in der ersten Reihe und willst Backstage rein und ins Klo. Du wirst behandelt wie das letzte Stück, wirst mitgenommen und behandelt nach dem letzten Stück. Du bist eigentlich intelligent genug, doch am Ende ne verdorbene Chick, die berühmte Schwänze sucht. Und du kriegst, was du willst, den Eintritt von Mama und Papa, den Rest von eigenen Skills. Du hast keine Ehre und hast dein Stolz verkauft. Bei deinen Mädels bist du die Coole und stolz da drauf. Und bei den Jungs die Bitch und zu Hause spielst du die Liebe. Du bist dumm und fix wie wild in der Gegend rum. Du fällst wie ein Kegel um, du bist eben dumm, jung, lebt dein Leben, Punkt. Du bist einfach nur Ho und egal was du machst, du bist und bleibst so. Dir ist nichts heilig, du bist ein Missstück, ne Fame-Bitch. Und dein Arsch gibt's umsonst, wenn man famous. Du bist einfach nur Ho und egal was du machst, du bist und bleibst so. Dir ist nichts heilig, du bist ein Missstück, ne Fame-Bitch. Und dein Arsch gibt's umsonst, wenn man famous. Du bist 24 an der Uni und studierst und die Jungs kommen scharen mit nem Wunsch zu dir. Sie wollen dich daten, dich festhaben, doch du fühlst dich übertrieben krass und stehst nur auf Typen, die Geld haben. Du bist ne Schickimicki-Braut, die an Erfolg und bla bla bla durch Ficky Ficky glaubt. Und du denkst, du bist einmalig, machst dem Prof schöne Augen, hoffst, dass er guckt und sieht, dass dein Kleid hart ist. Du verdienst dir deine guten Noten so und später im Job trägst du deine roten Blusen so, dass man sieht, was du hast. Die Beförderung steht an und dein alter Chef steht sein Mann. Du bewegst deinen Tank und du weißt, dass er guckt und dein Mann wartet daheim, ist einfach verdutzt, wie du so schnell nach oben kommst. Ihm ist nicht klar, dass er eine Hure geheiratet hat, die sich nach oben bumst. Und irgendwann hast du so viel Geld, dass du ihm den Laufpass gibst, dich so hinstellst, dass du alles aus eigener Kraft schaffst, weil du klug bist. Doch jeder weiß, du bist nur ein Missstück, das gut fickt. Du bist einfach nur Ho und egal was du machst, du bist und bleibst so. Dir ist nichts heilig, du bist ein Missstück, ne Fame-Bitch. Und dein Arsch gibt's umsonst, wenn man famous. Du bist einfach nur Ho und egal was du machst, du bist und bleibst so. Dir ist nichts heilig, du bist ein Missstück, ne Fame-Bitch. Und dein Arsch gibt's umsonst, wenn man famous. Du bist einfach nur Ho und egal was du machst, du bist und bleibst so. Dir ist nichts heilig, du bist ein Missstück, ne Fame-Bitch. Und dein Arsch gibt's umsonst, wenn man famous. Du bist einfach nur Ho und egal was du machst, du bist und bleibst so. Dir ist nichts heilig, du bist ein Missstück, ne Fame-Bitch. Und dein Arsch gibt's umsonst, wenn man famous. Merchandise ist famous. Komm mal mit da hinten hin, komm mit, Kleines. Ich hab Bonbons für dich! Ich hab Bonbons für dich! Ich hab Schokolade, ich hab Bonbons für dich! Komm mal da hinten hin! Geile Sau! Okay, das können wir lassen.